Heute finden wir raus, ob es irgendetwas gibt, was smarter ist als wir drei. Und wir finden heraus, ob Fisch beim Inder schmeckt. Oh, Fisch, das wäre auch was für meine Katze. Aber wir sagen tschüss, Mausi. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und nun lehnt euch zurück, Freunde, und lasst euch von René mitreißen, dessen Worte wie flüssiges Gold aus seinen Adern strömen. Hier ist für euch René. Hallo, ich bin offenbar das Goldkehlchen. Ja. Herzlich willkommen auch von mir, da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute, an diesem wunderschönen 30.04.2024. Und die drei Damen vom Grill wären nicht komplett ohne ihn. Hi Marc, schön, dass du mit dabei bist. Hallo René, hallo Stefan. Hallo. Hallo da draußen. Aber wo sind wir? Zu einer weiteren Folge von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Da haben wir es wieder. Und ihr hört es schon, es ist anders als die letzten Folgen. Ja, wir haben Verkehrsmittel im Wohnzimmer. Wir haben Zuschauer. Nein. Fenster offen. Ja, wir sitzen heute am offenen Fenster. Richtig. Lass ein bisschen Schnee Atmosphäre. Ist weg und wir sind mal wieder draußen. Und es ist ätzend warm in der Sonne, aber wir haben ein schattiges Plätzchen gefunden. Das heißt, es gibt nur 29 Grad, da wo richtig, wir sitzen. Ja. Und jetzt ist es ganz angenehm, finde ich, oder? Ich kann gleich die aktuelle Temperatur nachliefern, aber... Achso, ist deine Uhr noch nicht frei? Nein, meine Uhr ist noch nicht ready. Ja. Körpertemperatur, wenn es hilft. Okay. Ja, erzähl doch mal, wo wir sind. Wir sind mitten in Berlin, mitten in der City und hatten gerade auch schon einen Talk mit einem Touristen. Du hattest einen Talk mit einem Touristen. Aus Stockholm. Stockholm. Ja. Ein Chemiker aus Moskau. Der noch 2 Tage in Berlin ist, der im AO-Hostel wohnt. Und den Rest haben wir nicht verstanden. Der aus Russisch spricht, der China, was Chile hat er gesagt? Kommt aus Chile. Er kommt aus Chile. Also er hat uns sein Leben, Lebenslauf sozusagen komplett berichtet. Berlin typisch innerhalb von ungefähr 24 Sekunden die halbe Lebensgeschichte offenbart. Richtig. Und nun kommen wir zur Beantwortung der selbstgestellten Frage. Wir befinden uns schräg gegenüber vom Roten Rathaus und zwar in einem Park. Möglicherweise hat einer meiner Mitmoderatoren sogar den Namen parat. Ja, ich würde sagen, das ist der Friedrich-Engels-Karl-Marx-Park, weil die beiden stehen hier nämlich rum. Mhm. Könnte sein. Ich glaube, nein, die standen immer hier. Die wurden von hier irgendwo anders hingestellt und jetzt stehen sie wieder, glaube ich, halbwegs am Originalplatz. Ach so, okay. Ah, ja. Also, Marx-Engels-Forum, heißt das nicht so? Ist das nicht das Marx-Engels-Forum, auf dem wir sitzen? Keine Ahnung. Wer ist denn hier der Berlin-Kenner? Also erstmal die Temperatur 24,8 Grad. Das habe ich gerade reingeguckt. Das fühlt sich angenehm an. Es sind 29 laut meiner Uhr. Ja, aber nicht hier unten, wo mein Thermometer hat wohl einer, hat wohl einer mehr nicht bezahlt. Da unten, wo dein Thermometer ist. Luftfeuchtigkeit wird gerade noch ermittelt und also, genau, wir sind, Luftdruck kann ich euch auch gleich noch sagen. Wir sind genau zwischen Roten Rathaus, Marienkirche und dann Richtung Stadtschloss. Und an diesem Platz sind wir, hat Marc schon richtig erklärt und ehrlich gesagt weiß ich den Namen gar nicht. Aber René, schaut mal. Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, Marx das Marx-Engels-Forum. Ja, perfekt. Genau. Ne? Geht so sternförmig, ne? Geht der Weg auf das Zentrum zu? Und ich möchte behaupten, auf der Mitte des Marx-Engels-Forum haben damals Karl Marx und Friedrich Engels gestanden. Mhm. Dann wurden die abtransportiert, warum auch immer. Okay. Und jetzt stehen sie da aber wieder. Da stehen sie wieder. Und sind ein beliebtes Fotoobjekt, wie man auch aus der Ferne entdecken kann. Ja. Ja, und wir haben natürlich auch gleichzeitig festgestellt, also wir hatten uns am Roten Rathaus verabredet. René, erklär doch auch nochmal unseren Hörern, warum du so spät gekommen bist. Nee, brauchst du nicht. Also. Ja, ich beschwere mich ja. Ich Berliner Berufsverkehr. Nee, es war gar kein Verkehr. Naja, ihr wart totenstille wie in einer 10-jährigen Ehe. Also da ist nichts gefahren. Okay, kein Verkehr. Ja. Nee. Ich äußere mich nicht dazu, meine Hörer wissen warum. Ja, genau. Nein, also es war wirklich frustrierend, weil ich habe 20 Minuten auf der Weberwiese gesessen und gewartet und in die andere Richtung. Vor Einzug nach dem anderen. Ja, da 5-Minuten-Takt, da nervt das schon, wenn du 20 Minuten auf das eigene Verkehrsmittel warten musst. War nicht so ja, gut. Das ist schwierig, ne? Aber es ist halt typisch Berufsverkehr, man fährt immer in die falsche Richtung. Der Berliner öffentliche Personennahverkehr kann dich auf mannigfaltige Art und Weise nicht zum Ziel bringen. Richtig. Und da fällt mir gerade ein, passend zum Thema, es gibt seit diesem Monat eine transparente Übersicht im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Die Pünktlichkeit der S-Bahn kann man dort monatlich abfragen. kann man seine Wenn Linie man eingehen? Sich wirklich jeden Tag da frustrieren lassen möchte. Richtig. Aber es war ja eine Umfrage, oder? Weil ich hatte mal eine S-Bahn eingegeben. Nee. Und dann stand irgendwas, eine Prozentzahl, so eine Waage. Ja. Und das war's. Nö, steht drin, die Zuverlässigkeit, die Pünktlichkeit. Und ach, das ist sogar nach mehreren Kriterien aufgeschlüsselt. Genau. Okay, wenn wir schon bei ÖPNV sind, ja. Stefan, dann kannst du jetzt noch deine Bushaltestelle ins Spiel bringen. Lass uns über Bushaltestellen reden. Nein, wir sind hier natürlich auch an einem besonderen Ort für die BVG, denn die Haltestelle Rotes Rathaus, dort wurde vor kurzem die erste komplett digitale Haltestelle aufgestellt in Berlin. Ach, das ist die wir hier sehen? Ja. Weitere 80 sollen folgen. Und was macht die aus? Genau, die macht aus, es ist kein Papier mehr vorhanden, sondern es sind nur noch Monitore. Eigentlich finde ich es blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist immer die Frage, muss ja aufwiegen, ne? Strom und... Aber das heißt, die leuchten auch die ganze Nacht? Ja, na klar. Man muss mal ablesen können. Richtig. Also du siehst zum Beispiel oben die Linien und siehst, wann die kommen. Weil ich glaube, von der Ansicht, wie wir sie hier haben, ist es noch das Klassische. Von der Seite sind dann die Monitore zu sehen und dann siehst du halt auch live die Abfahrten, wann der nächste Bus kommt. Und statt den Fahrplänen, die ja immer auf Papier ausgedruckt sind, und bei der BVG sind das große Fahrpläne immer, ne? Diese A4-Blätter. Ist es überhaupt A4? Doch, ist das A3 sogar. Ja, noch größer, ne? Ja. Da gibt es jetzt Monitore und es gibt einen Knopf und dann kannst du alle Linien, die hier halten, durchscrollen. Ach doch, man kann da dran rum, man kann interagieren damit. Genau. Naja, du siehst halt, da fahren ja mehrere Buslinien und du kannst ja nicht alle Fahrpläne auf einen Monitor, auf eine Seite machen. Deswegen kannst du, da stehen die Linien und wenn du auf den Knopf drückst, kommt die nächste und so. Krass. Können wir nachher ja mal gucken. Ja, aber muss ganz ehrlich sagen, technisch fortschrittlich, aber nicht sehr fortschrittlich. Naja. Also ich finde es nachhaltig, ist es irgendwie nicht. Ja, aber die Frage ist, wie viel Papier verschwendet man für so einen Fahrplan? Aber da ist in Berlin eine Diskussion, dass die Verkehrsmittel keinen Fahrplan mehr folgen sollen, sondern einfach regelmäßig kommen. Ja. Genau, es wird einfach nicht gesagt irgendwie... Finde ich nachhaltiger. Genau, also wer es dann von euch da draußen noch nicht mitgekriegt hat, der Fahrplan soll sich dahingehend ändern, dass wenn ein Bus Verspätung hat, dann haben alle nachfolgenden auch Verspätung, weil nur der Abstand zwischen den einzelnen Bussen angegeben ist. Erzählt. Ja, genau. Das System habe ich sowieso nie verstanden, weil ich lese total oft an der S-Bahn, dass sie Verspätung hatten. Dann denke ich, die kommt doch die ganze Zeit. Dann hat wahrscheinlich die S-Bahn von vor 5 Minuten Verspätung und die genau zu der Zeit kommt, wo die davor kommen müsste, kommt eine andere. Ja, das kann sein. Also, ne? Das heißt, blöd ist es eigentlich nur, wenn du mit einem ganz bestimmten Fahrer mitfahren willst. Genau, eine ganz bestimmte Fahrer. Wer würde das nicht wollen? Genau. Ne? Also ich warte, bis der Hubert vorbeikommt. Ja. Genau, der mit dem Hut. Nein, das ist natürlich... wird diskutiert, ein Testlauf soll gemacht werden. Hier wird nicht diskutiert. Aber nur bei bestimmten Linien, bei den stark verspäteten Linien. Ne? Gerade in der Innenstadt, im Berufsverkehr stehen die offen. Ganz ehrlich, das könnte man bei jeder 5-Minuten-Linie machen, ohne Probleme. Ja, da solltest du es ja eigentlich kaum merken. Wenn der tut man ja auch nicht. Naja, ist schwierig. Es wird dir fahren, was einfährt. Ja. Und dann wird es so sein, dass im Fahrplan nur noch steht, von 7 bis 8 Uhr alle 10 bis 20 Minuten. Ja, ist doch völlig ausreichend, finde ich. Also ja, ist schon blöd, weil du weißt ja nicht, ist der gerade weg, musst du jetzt 20 Minuten warten. Also da gibt es für und wieder. Weißt du, wofür das blöd ist? Nein. Für diese ganzen Tools, die so eine Streckenplanung machen. Ja. Ne, City Mapper, Google Maps. Für die ist es halt wirklich blöd, weil sie nicht mehr zuverlässig... aber ich finde, es ist eine gute Challenge für die. Also es ist eine Herausforderung und man darf gespannt sein, ob es funktioniert. Was Neues ist das übrigens nicht. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren war auf den U-Bahnhöfen, wurde dann gegebenenfalls angezeigt, keine genaue Abfahrtzeit oder Ankunftszeit, sondern nur dichte Zugfolge. Ja. Und das war dann eben zu übersetzen in, alle 3 bis 4 Minuten kommt ein Zug. Genau, aber da muss ich korrigieren, weil da habe ich gelesen, das ist nur so gemacht worden, weil die Zeiten nicht auf die Fahrpläne gepasst haben. Aktuell ist es so, dass in Berlin jede Fahrt fest getaktet ist, also mit einer festen Abfahrtszeit. Aber genau, weil auch viele gesagt haben, das gab es doch schon. Nee, da ist wirklich was anderes mit gemeint. Ja? Sei es drum. Jetzt haben wir genug über Verkehr gesprochen. Nee, haben wir noch nicht, weil... Nee, du willst noch über deinen Verkehr reden. Nee, die größte Neuerung bei meinem Verkehr ist jetzt... Oh, jetzt. Seit morgen. Seit morgen? Ah ja, stimmt. Ist die Mitnahme von E-Scootern und E-Rollern in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Berlin zumindest, untersagt. Genauso wie illegal. Das Betreten des Bahnhofs. Geländes. Nein, das noch nicht. Das kommt erst noch später. Hey, ich dachte, das wäre auch. Du kannst aufs Bahnhofsgelände, aber nicht auf den Bahnsteig. Bahnsteig ist für mich das Gelände. Ja, okay, auf kann, Bahnhof also, aber nicht. Also auf Service betriebenen Bahnabschnitten. Ja, aber weißt du. Kannst du uns noch den Grund sagen, warum das so ist? Ich kann dir den vorgeschobenen Grund geben. Mhm. Der ist, oder der offizielle Grund ist Fire Protection. Auf Deutsch bitte? Ja, da steht immer nur Fire Protection. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist. Brandschutz. Ja, eben. Also wenn ich gucke, steht da könnten die Akkus, die dort verbauten, könnten da explodieren. Glaube, ganz ehrlich, ich glaube, der Grund ist ein bisschen ein anderer, der für mich auch nachvollziehbar wäre. Politik. Danke, Merkel. Nee, ich glaube, es liegt daran, dass die Dinger in der U-Bahn auch wirklich nerven würden. Also Fahrräder sind ja schon ein Problem. Und solange wie sie nur stehen, ist es okay. Aber wenn da jemand drin rumfährt, klar. Ja, naja, aber komm, die nehmen ja mittlerweile auch ganz schön Platz weg, die Teile. Ja. Und wie ist denn das? Man braucht für die Teile keine Fahrradfahrkarte, ne? Weiß es nicht. Wäre aber nur recht und billig, wenn man dafür einen extra Fahrschein Aber mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht. Ich denke schon, weil du brauchst nämlich keine Fahrradfahrkarte, wenn dein Fahrrad zusammenklappbar ist. Ja, und die E-Roller sind doch... Na okay. Sind nicht zusammenklappbar. Kannst du nicht zusammenklappen. Manche, also... Doch, es gibt zusammenklappbare. Also, ja, gibt's auch. Ich kann noch ein bisschen aufklären. Es geht natürlich um die Lithium-Ionen-Akkus von E-Tretrollern. Die können gefährlich sein, weil es gibt keine brandtechnischen Gutachten, die ausreichend sind bisher. Und die Sicherheitsstandards sind sozusagen... nicht gewährleistet. Das ist der Grund. Du kannst natürlich weiterhin E-Fahrräder, E-Rollstühle und E-Seniorenmobile mitnehmen. Also, weil die haben höhere Standards. Sogenannte AOK-Chopper. Ja. Das Rechercheteam hat gerade noch eine Meldung zu dem Thema Fahrkarte und E-Roller. Ja, ja, man benötigt für den E-Roller eine Fahrkarte. Ja, genau. Ist tatsächlich so. Aber dann ja nicht mehr, weil du kannst ja nicht mehr mitnehmen. Ja, und dann ist so ein E-Roller, ehrlich gesagt, auch ein sehr eingeschränktes Fahrmittel. Weil wenn du damit nicht in den öffentlichen Nahverkehr kommst, wie mit dem Fahrrad, kannst du dich mit dem E-Roller nur so weit bewegen, wie so ein E-Roller halt von deinem Standort aus fährt. Wie er Strom hat. Ja, und fährst du von einem Roller zum nächsten. Genau. Nee, achso, ich glaube jetzt nicht, dass Leute mit dem Leimroller, es gibt ja auch Leute, die haben privat so einen E-Roller. Das nimmt ja auch immer mehr zu. Decathlon ist ja voll davon. Mhm. Ja. Das heißt, von wegen hier den E-Roller beim sonnigen Wetter einpacken und ein bisschen auf dem hier in der Prignitz rumkurven oder auf dem Flemingsgate ist. Wird schwierig. Wird schwierig, ja. Anreise nur mit eigenem Auto. Also ich finde es schon Wahnsinn, allein so einen Satz zu schreiben, dass der Brandschutz nicht ausreicht, das bedeutet doch eigentlich, warum sind die denn überhaupt zugelassen? Ja, da bin ich. Vielleicht hat die U-Bahn da besondere Ansprüche. Naja, klar, logisch. Ne? Also, aber wie gesagt, das ist keine Erfindung der BVG. Das gibt es schon in einigen deutschen Städten und ist auch eine Empfehlung von, Gott, jetzt habe ich den Namen der Verbände vergessen, aber deswegen RKI, wird das halt umgesetzt. AOK, nee, VW und ZDF. Nee. Aber ganz kurz noch eine andere Sache zu den E-Rollern. Wusstet ihr, dass man unter gewissen Umständen einen Führerschein für die Geräte benötigt? Irgendwas habe ich da mal recherchiert, ja. Ich kenne jemanden, der hat das für uns getestet. Ah. Der hat sich nämlich mit seinem E-Roller in eine Polizeikontrolle begeben. Freiwillig. Und wer weiß. Musste deswegen, ich weiß gar nicht, ob es Strafe war, also er musste irgendwas zwischen 100 und 200 Euro bezahlen, weil sein Roller mehr als 20 km/h fährt. Und das ist genau das Kriterium, was für einen Führerschein spricht. Und sie haben es auch mit zur Polizei genommen und er musste sich das irgendwo am Arsch der Welt abholen, weil sie es da nochmal geprüft haben, technisch. Also sie hatten es vor Ort schon geprüft, konnten feststellen, wie schnell das fährt. Genau, und die zweite Sache ist, du brauchst eine Versicherungsplakette. Ja. Ja. Und da bist du mit 20 bis 30 Euro im Jahr dabei. Wissen viele nicht. Ich wollte gerade sagen, wie viel Prozent der Nutzer wissen das? Versicherungsplakette, auch genannt Nummernschild? Ist das das gleiche? Ein Kennzeichen, ja, ein kleines Kennzeichen. Sowas, ne? Und es war tatsächlich so, dass die Polizei sagte bei der Kontrolle, dass ihnen das sehr oft passiert, dass die Leute da aufklären. Na klar. Ja. Gut, jetzt kannst du kurz Live-Berichterstattung machen, Stefan. Ja, wir sind ja mitten in einem Einsatz, ganz viel Polizei mit einer Eskorte ist das, glaube ich. Die jagen keinen, würde ich sagen. Eins, das zwei, sind drei, neun vier, Wannen. Fünf, sechs, ja, jetzt haben sie Blaulicht ausgemacht. Und das ist keine Eskorte. Nein. Sondern die beziehen Stellung, ja, ob der bevorstehenden Walpurgisnacht. Richtig. Das ist die Nacht was zum 1. Mai. Was für Kennzeichen haben Sie denn? Das ist aus der Perspektive nicht zu erkennen, aber das ist nicht berlinisch. Nicht Berlin? Nicht berlinisch. Berlin. Nein, also genau, Walpurgisnacht morgen, 1. Mai. Und wir haben am Roten Rathaus auch schon gesehen, die Aufbauten für die große Gewerkschaftskundgebung vom DGB morgen. Und da wurde auch viel Musik gespielt. Deswegen konnten wir unter anderem auch nicht vor dem Roten Rathaus aufnehmen, weil dann hätte der ganz viel Radio im Hintergrund. Aber wer will das auch schon bei dem Wetter, weil da gibt es ja kaum Schatten. Genau. Hatte ich das am Anfang eigentlich gesagt? Also, dass wir auch so uns die Frage gestellt haben, warum gibt es so wenig schattige Plätze? Warum gibt es eigentlich heutzutage so wenig Schatten? Ja. Das kann ich dir sagen. Weil? Früher gab es nicht so viel Sonne. Nee, gerade hier, wir sind hier in einem Gebiet, ja, auf dem Alexanderplatz, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg zu betoniert wurde. Mhm. Man kann sich da gar nicht vorstellen, dass hier tatsächlich Altstadt war. Hier waren richtig Straßen, also richtig Häuserzüge, mhm, und so. Die wurden komplett weggemacht. Und man hat sich gesagt, Sozialismus zeichnet sich durch Raum aus. Mhm. Und dann wurde einfach eine große Betonfläche hier geschaffen und Stück für Stück wohnen. Oh Gott, oh Gott. Sag ich immer. Ja, also das Vorgespräch mit Marc hatten wir ja auch gesagt, ne, wenn man jetzt das Stadtschloss nimmt, das ist ja auch alles neu gemacht. Und da gibt es kaum Schatten. Und das ist so grell durch dieses weiße Gebäude, das blendet total. Das ist sehr unangenehm für die Augen. Was ich viel tragischer finde, ist das Thema Versiegelung von Böden. Ja. Ne? Ja. Also wenn man mal, wenn man überlegt, dass die Erdkugel, jetzt werden wir richtig cool. Ja. Ist es eine Scheibe? Das ist, die Erde ist ja eine Scheibe. Ja. Ne? Nee. Die Oberfläche, wenn man sich mal so einreden würde, dass die Erde atmet über die freien Flächen und man dann überlegt, wie viel von diesen freien Flächen richtiger Naturboden überhaupt noch da sind. Wie viel halt los, lass uns mitatmen. Dann steht man dem Thema Versiedlung ganz anders gegenüber, weil was du einmal dicht gemacht hast, kannst du nicht mehr beleben. Ja. Genau. Na, also kannst du da den Asphalt wegreißen, wie du willst. Da ist ja metertief dann und ich meine, nichts mehr an Boden. Guck dir so eine tollen alten Bäume an, ne? Wenn du den jetzt wegfällst und einen neuen pflanzt, na, dann kannst du 100 Jahre warten, bis das wieder so ist. Da ist mir übrigens neulich der große Unterschied zwischen Wohnsiedlungen in West-Berlin und in Ost-Berlin aufgefallen. Aha. In West-Berlin hast du tatsächlich so eine Bäume und Größe. Das sind hier Platanen unter anderem, die hier rumstehen. Exakt. Und in Ostberliner Siedlungen, also die Westberliner Siedlungen sind meistens aus den 70ern, mhm, ne? Also vor den 80ern entstanden. Und die Ostberliner Siedlungen sind ja alle in den 80ern und 90ern entstanden. Und da in der Zeit sind die Bäume halt auch nicht so doll gewachsen. Mhm. Und ich habe selbst schon beobachtet, wie in Hellersdorf Bäume, die dann den Umfang von zwei Händen hatten, rausgeholt wurden. Mhm. Und dann wurde wieder so ein kleiner reingemacht. Ja. Weil wahrscheinlich auch der zur Verfügung stehende Platz gar nicht ausreicht. Ja. Für den Wurzelball. Ne? Ja. Genau. Ja, schön, da haben wir ja schon mal jetzt die ersten Minuten richtig informativ angefangen. Jemand auf die Uhr guckt? Ich hoffe, Marc. Ist ja immer seine Aufgabe, aber hat er vergessen. Also ich bin heute nur dafür zuständig, dass alle Leuchten blinken. Ja, und erstaunlicherweise muss man auch sagen, dass René sich heute mal das Konzept ausgedruckt hat. Da sind wir super begeistert. Nee, eigentlich, ich brauchte ein Stück Papier, wo ich was draufschreiben kann. Okay. Jetzt wusste ich nicht, ich dachte, die Rückseite ist wenigstens frei. Ja. Aber war so viel geplant. Das wird eine lange Sendung. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu unserem klassischen Thema Smalltalk. Ja, Stefan, wie sieht's aus? Wie hast du die letzten zwei Wochen verlebt? Die letzten zwei Wochen, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ja, ich war am Wochenende unterwegs. Ich war in Rudow und dann in Potsdam. Beides sportlich verbunden. Und es war Wahnsinn. Samstagabend, ey, so volle Bahnen, das kannst du dir nicht vorstellen. Was heißt denn sportlich verbunden? Ja, Volleyball natürlich. Aha. Ja. Du hast Volleyball geguckt. Man muss sich das so vorstellen, Rudow ist ja im Südosten, also ziemlich südlich auch, ne? Aber noch West-Berlin. Am anderen Ende der Stadt. Und Potsdam ist quasi westlich, südwestlich, könnte man sagen. Ja, also gar nicht mehr Berlin. Genau. Ja. Und dann einmal ringsrum und mit krassen Erlebnissen in der Bahn. Da war ich denke, waren es Schüler, die noch nicht lange in der Schule waren, die hatten alle Geigen dabei und eine Erzieherin und oh, das war schon legendär wieder, wie sich Kinder in der S-Bahn benehmen. Aber ja, gut, ist sein gegönnt. Das, ja klar. Ne? Wir waren auch mal jung und dumm. Natürlich, da habe ich mich auch an meine Kindheit erinnert und überlegt, was ich verpasst habe. Nein. War ich ein schönes Wochenende. Den Sonntag habe ich entspannt. Und Marc, du hast mich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe überlegt, was war da noch? Das ist ja kein Problem, du kannst ja noch ein bisschen überlegen. René kann ja in die Bresche springen. Genau, jetzt ist René nämlich dran. Ach so, das ist ja mit Nummer ziehen, ja? Ja. Wir haben gelost vor der Sendung. Und du bist unser nächster Freiwilliger. Richtig. Okay, dann kann ich mich dem wohl nicht entziehen. Ja, na, für mich war das Thema Eishockey natürlich ganz groß gewesen. Ah, auch sportlich. Ja, na, weniger sportlich, weil das Einzige, was ich sportlich gemacht habe, ich bin sportlich über den Uberplatz gelaufen und habe den Bus mit den Spielern in Empfang genommen. Genau, also da muss man sagen, René und seine Family sind da deutlich intensivere Fans. Ich habe mir die Spiele auch angeguckt, die Eisbären sind Meister geworden und René war sogar dann noch... bei der Parade sozusagen, der Meisterspiel. Wobei die Feier ist ja jetzt erst am 1. Mai. Hm? Da werde ich auch zugegen sein. Morgen. Das ist morgen quasi, ja. Genau. Krass. Ja. Da bin ich nicht. Ich werde der Stadt sogar komplett... Die fliegen ja tief heute. Ja, Nebelkrähen, Tiefflieger. Ich werde morgen der Stadt komplett den Rücken kehren und den Tag in Zossen verbringen bei auch Freundschaft. Ah, ja. In Brandenburg. Da werden wir einfach schön mit dem Fahrrad runtergurken. Das sind 36 Kilometer. Nice. 100 Meter Höhenunterschied, wir werden ungefähr 2 Stunden fahren. Ich wollte gerade sagen, 36 Kilometer kriegt man mit dem Fahrrad gut hin. Also lieber so rum als andersrum. Fährst du da Landstraße oder? Radwege. Ja, für eine Radwege hin, ja? Radwege, ja, du fährst Radweg und ein bisschen Landstraße, glaube ich, auch noch. Ja. Okay. Wie ist so Thema Umrundung von Berlin? Wäre das mal eine Mission, Berlin zu umrunden mit dem Fahrrad? Haben wir doch schon. Haben wir schon. Habe ich mal von Berichte, dass wir den Mauerweg abgefahren sind. Vorher, kann ich mich erinnern. Ich höre ja zu, René. Muss mir noch mal sagen, welche Folge das war, Stefan Holler. Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Aber das kriegt man ja raus. Wir schreiben mal ausführliche Shownotes. Ob Stefan das rausfindet, erfahrt ihr in den Shownotes. So ist es. Ja. Die übrigens zu finden sind unter erst die Stadt und dann das Thema berlin-podcast.de. Sehr gut. Eine schöne Eselsbrücke, ne? Aber absolut. Ja, siehst du? Erst die Stadt und dann der Podcast. Und dann das, was wir machen, genau, Podcast. Ja. Ja, cool. Ja, kann ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, wir hatten ja in der letzten Sendung euch über die Ergebnisse auf den Laufenden gehalten. Im Volleyball ist es so, dass die BR Volleys natürlich Meister geworden sind. Natürlich. Ja, ganz oft jetzt schon hintereinander und der Rekordhalter auch. Die waren das, dass sie jetzt 8-mal hintereinander... Richtig, Rekordhalter. Dann habe ich das mit den Reinickendorfer Füchsen verwechselt. Ich muss dazu sagen, die Eisbären waren erst zum 10. Mal Meister. Ja, wie langweilig. Nee, ich glaube 8-mal stimmt nicht. In 11 Jahren. Ja, aber zumindest alleiniger Rekordhalter. Und bei den Frauen ist es Stuttgart geworden. Auch nicht schlecht. Die Schwaben. Ja, ein starker Verein. Wer ist der Sponsor von denen? Mercedes? Stuttgart? Ja. Von Stuttgart? Ist das nicht Schaar? Schaar, ich bin in der Allianz MTV heißen die doch. Na klar, das ist Allianz. Nee, aber das ist ja nicht von dem Team, das ist ja nur von der Arena. Nee, so heißt das Team sogar. Allianz MTV. Ach so, Stuttgart. Okay. Ja. Ja, übrigens, übergangsweise befindet sich die Uber Arena, habe ich gesehen, auf dem Mercedesplatz. Achso, haben sie zumindest bei Google Maps noch nicht alle Spuren weg. Zumindest bei Google Maps. Naja, relativ schnell, weil sie umbenannt bei Google Maps, da war ich wirklich erstaunt. Muss ich auch sagen, weil die Umbenennung zur Mercedes-Benz Arena hat eine Weile gedauert, ne? Bis sie dort. Ja, die O2 wird. Mir rutscht es heute noch manchmal raus. Ja, aber ist ja auch okay, sagen ja viele. Ne? Ja. Aber so ist das. Ja, und jetzt kommen wir zu Marc. Ja, meine letzten 2 Wochen waren nicht so prall. Glücklich, ja. Es gibt mal wieder schlechte Neuigkeiten und ich darf verraten, ich hatte mir schon einen Titel für diese Folge überlegt, der lautet Tschüss Mausi. Ja. Und wer regelmäßig den Podcast hört, der weiß, Mausi, das war die Katze von Tina und mir. Mhm. Ich habe in der Vergangenheitsform gesprochen. Wir waren in der unglücklichen Situation, Mausi einschläfern lassen zu müssen. Ei, das ist ein teures Vergnügen. Ja, auch das. Und sie hat uns leider nicht den Gefallen getan, sich abends hinzulegen und am Morgen kommt man wieder hin und stellt dann fest, sie ist friedlich entschlafen. Sondern wir mussten sie leider erlösen. Mhm. Es gab einen Vorfall, sie hatte einen Angstanfall, wie der Arzt sich ausdrückte. Mhm. Es sah aus, als hätte sie sowas wie einen epileptischen Anfall. Oh. Und da sind wir dann nochmal mit ihr zum Tierarzt, was wir ihr eigentlich schon ersparen wollten, weil wir wussten, die hat jetzt ein entsprechendes Alter erreicht und Sie wird eh nicht da lange da bleiben und da wollten wir jetzt keine großen Sprünge Richtung Tierarzt mehr machen. Aber wir sind dann doch noch mal hin und da hat sie sich dann natürlich angeguckt, so, ah, die Temperatur ist ein bisschen zu niedrig und mal abgetastet und sagt er, na, also da im Leistenbereich, da hat sie schon definitiv einen Tumor, den kann man erfüllen. Und gucken Sie mal hier, da ist auch noch einer, also hat definitiv schon gestreut und oh, sagt er, weil er auf den Angstanfall ist er gekommen, sagt er, das würde sich erklären durch das unregelmäßig schlagende Herz. Ah, okay. Also das Herzrhythmusstörung. Ja, genau. Also grob umschrieben ist es genau das. Und es könnte sein, dass sie das irgendwie mitgekriegt hat und dann, dass sie das in Panik versetzt hat. Ich war live dabei, als das passiert ist und das wünscht man wirklich niemandem. Ja. Und ich habe mir das zum Anlass genommen, nicht nur jetzt im Smalltalk-Bereich darüber zu sprechen, sondern das ein bisschen auszuweiten, weil wir haben da etwas gemacht, was vielleicht für den einen oder anderen da draußen interessant ist. Also erstmal, René, zu dir, was hat es gekostet? Also der Tierarzt hat 150 Euro aufgerufen dafür, dass er zu uns nach Hause gekommen ist. Oh, wow. Das hatten wir bei unseren beiden letzten Katzen, das waren zwei Kater, das waren zwei Brüder, Zwillingsbrüder, bei denen hatten wir das damals auch gemacht und es war eine sehr schöne, zeremonielle, friedliche Geschichte. Arzt kommt vorbei, Katze wird irgendwie hingelegt oder gesetzt, kriegt dann irgendwie, so läuft das üblicherweise ab, erstmal eine Narkosespritze, dann beruhigt sich die Katze, legt sich schlafen, dann kommt die erlösende Spritze, will ich sie mal nennen, und dann ist die Sache durch. Noch nicht ganz. Naja, wenn sie tot ist, ist sie tot. Achso, ich dachte, du bist gerade bei den... wenn ich sage erlösende Spritze, dann... Ja. Warte, ich mache kurz zum Vergleich den Hamster. Ja. Hab das bei einem Hamster durch. Echt? 5 Euro kostet so ein Hamster? Das nur für das Finanzielle. Der Hamster kostet 5 Euro oder das... Warte, jetzt kommt's. Und die Einschläferung und mit dieser Behandlung, die dem vorweg geht, 50 Euro. Und der letzte Posten ist nämlich die Entsorgung. Ja. Das geht dann nämlich nicht in die Mülltonne, sondern das geht in eine Spezialtonne offenbar. Ja. Und da wird nach Kilogramm offenbar abgerechnet. Nee, so also, ist es. Ja. Also es hat schon mit Größe zu tun. Also ich glaube jetzt nicht, dass die auf mit Gramm... Schwere. Aber ist ja bei Marc anders gewesen. Ne? Ja und nein. Naja, das muss... Also wir wurden damals gefragt, bei so einem Hamster ist ja, wollen sie mitnehmen oder sollen wir uns kümmern? Wenn wir uns kümmern, ist dann gleich ein Posten auf der Rechnung. Aber das Krasse ist, also ich hatte ja früher immer Wellensittiche. Die hast du selber verboten. Die vergräbst du im Garten wahrscheinlich. Hast du viele Wellensittiche und Meerschwein nicht vergraben hab schon? Na, aber da sind wir schon voll beim Thema. Also viele Leute, oder sagen wir es mal so, also die meisten Leute werden wahrscheinlich irgendwie ihr Tier dann zum Tierarzt bringen, es dort erlösen lassen und lassen es dann dort, um sich auch gleich das... diese Trauer gleich so ein bisschen abzustreifen. Genau. Das zum einen. Andere, wie ihr es gerade erwähnt habt, bringen dann ihre Tiere in den heimischen Garten. Also wenn es dein Privatgelände ist, dann kannst du da ja quasi machen, was du willst. Ich glaube, bei sogenannten Kleintieren ist das dann auch in Ordnung. Also seine Oma darf man da nicht verbuddeln. Nee, und einen Hund und Katze darfst du doch auch nicht verbuddeln. Ja, das ist bei Katzen ist eine Ordnungswidrigkeit. Na, wir haben einen anderen Weg gewählt und der könnte für euch da draußen interessant werden, weil der Tierarzt kam, hat das Tier dann eben einschlafen lassen und wir haben uns um den Rest gekümmert. Und zwar haben wir dann im ansässigen, bei uns um die Ecke liegenden Kleintierkrematorium angerufen und haben die Katze dann dort selber vorbeigefahren oder vorbeigebracht. Und das läuft dann so ab, dass wir die Katze dort abliefern. Dann kommt sie von, also das ist quasi nur die Auffangstelle, dann wird es irgendwie nach Brandenburg gefahren, Prignitz glaube ich. Und dort wird die Katze dann tatsächlich sach- und fachgerecht verbrannt, kommt in die Überreste, sterblichen Überreste kommen in einen Beutel, werden verplombt. Und diesen Beutel, den kriegen wir dann wieder und den packt man dann in eine Urne. Ach so, du kriegst gar nicht die Urne, sondern kannst du selber irgendwas, eine Schmuckschachtel oder irgendwas, sowas Hübsches, ne? Oder ja. Also es ist seitens des Kleintierkrematoriums, Rosengarten ist das in unserem Fall, der Rosengarten, ist es so angedacht, dass du dorthin gehst und suchst dir dann dort eben eine Urne aus, so als wenn man eben seine Mutter beerdigen lässt. Und da bekommst du am Ende der ganzen Prozedur nach 10 Tagen oder so, gehst du wieder hin und holst dann eben die Urne ab, wo dann eben der entsprechende Beutel drin ist. Bei uns war das so, dass wir auch erst eine kleine Urne hatten für den ersten Kater. Dann starb ein Jahr später der zweite Kater. Dann brauchen wir eine größere Urne. Und wir sind so, okay, dann behalten wir die kleine zurück für die dann schon dagewesene Mausi, die jetzt von uns gegangen ist. Und haben uns dann eine größere Urne besorgt, wo jetzt die beiden Brüder drin sind, die beiden Bruderkatzen. So. Und jetzt kommt wieder René, der fragt, naja, was hat das denn gekostet? Ja, genau. Wäre die Frage gewesen. Genau. Und auch da ist es tatsächlich gestaffelt, weil du vorhin von Gewicht sprachst. Und es ist tatsächlich so, bis 4 Kilo hast du einen bestimmten Preis und dann ist es darüber hinausgehend dann gestaffelt. Ja. Wie teuer das dann da noch werden würde, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir bezahlen jetzt 270 Euro. Als wir das damals gemacht haben, vor 8 Jahren, glaube ich, die letzte Kasse einschlafen lassen, da war es noch deutlich günstiger, aber okay, im Zuge von Inflation und Wirtschaftsflaute der letzten Jahre ist eben alles teurer geworden. Von daher nehme ich mal an, geht das in Ordnung. Jedenfalls, damals haben wir deutlich weniger bezahlt und da war dann schon eine Urne bei für 54 Euro damals. Also die Urnen werden jetzt heute auch noch teurer geworden sein. Das hat vorher 54 Euro gekostet, nein. 270. Damals hat eine Urne 54 Euro gekostet. Genau. Und inklusive Urne haben wir damals keine 200 Euro bezahlt. Ich möchte ganz kurz noch eine Kostenstelle mit einbringen. Ja. Es ist auf jeden Fall günstiger, als hättet ihr sie irgendwo in Berlin vergraben. Denn das Vergraben von toten Tieren auf öffentlichem Grund verstößt gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz und kann mit Geldstrafen bis zu 15.000 Euro geahndet werden. Je nachdem, wie groß das Tier ist, ist halt wieder gestaffelt. Wenn ihr dann mit einem Esel oder einer Giraffe kommt, dann könnt ihr euch das ausmachen. Anders als bei sterblichen Überresten von Menschen gibt es für Tiere aber keine Friedhofspflicht. Das ist jetzt keine neue Info, haben wir alle gewusst. Gibt es eigentlich Tierfriedhöfe? Bestimmt, ne? Ja, sowas gibt es bei uns um die Ecke auch, in Tempelhof. Da haben wir tatsächlich einen Tierfriedhof, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, sondern wir wollten dann die Tiere quasi wieder zu uns nach Hause holen und wir stellen die dann bei uns in die Vitrine. Mir ist mal ein Guppi gestorben. Ein Guppi. Da habe ich kurz über Seebestattung nachgedacht, aber... Hast du den kleinen See genommen? Du hattest schon krass gesagt, wie alt Mausi war. Mausi wäre jetzt im bevorstehenden Mai 16 Jahre geworden. Das 16. genaue Datum kennen wir nicht. Okay. Weil es war auch gar nicht unsere Katze, sondern es ist eigentlich die Katze von Tinas kleinem Bruder gewesen. Die habt ihr übernommen. Aber genau, die sollte eigentlich nur kurzfristig ein, zwei Wochen bei uns zur Pflege. Und dann haben wir sie einfach behalten. Mhm. Katsching. Also 16 mal 7 sind? Oh, was weiß ich denn? 42 plus 70 sind 112 Jahre. Nein, ich habe gerade, geht es um Menschenjahre? Ja. Also ich habe gelesen, ein Katzenjahr entspricht 4 Menschenjahren. Ach, 4? 4. 16 mal 4 sind 64. Ja, gut. Geht in Ordnung. Ja. Deswegen hat René nur die Zahlen gesagt, weil er in Mathematik nicht so gut ist. Nee, na, ich liefere nur noch zu. Ja, okay. Genau. Wunderbar. Also natürlich ein schönes Alter und auch eine schöne, nochmal eine schöne Geste für die Katze. Ne? Und für euch eine tolle Erinnerung, wenn die zu Hause im Schrank jetzt sozusagen. Ja, das wird uns dann über die schwere Zeit hoffentlich hinweghelfen. Und habt ihr jetzt, es soll nicht kühl klingen, ne? Ich kann mich nur in diese Lage... Die typische Frage... Habt ihr schon, denkt ihr an Ersatz? Neuanschaffung. Nein. Noch nicht? Nein. Einfach ob der Tatsache, dass wir jetzt schon, ein ganzes Leben lang irgendwie Tiere gehabt mit Unterbrechungen und jetzt hatten wir die letzten 16 und für Tina sogar irgendwie 22 Jahre immer eine Katze gehabt und wir möchten einfach diesen Abschied nicht mehr durchleben. Mhm. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Katzen machen einem ja in den seltensten Fällen den tun sie einem den Gefallen, dass sie von alleine irgendwie einschlafen. Hm. Also das heißt, du bist immer gezwungen, dann bewusst zu entscheiden, jetzt ist irgendwie Ende, jetzt wird das Leben beendet. In Mausis Fall war es sogar noch ein bisschen heftiger, weil wir waren dann beim Arzt und er hat gesagt, da ist eigentlich nichts mehr zu machen. Und dann wollten wir eigentlich gleich sagen, dann kommen Sie doch heute Abend oder morgen Abend vorbei und dann bringen wir die Sache über die Bühne. Und er sagt, die Woche ist aber schlecht. Ach so, okay. Ich kann nicht. Nächste Woche. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Wir waren am Montag da, Freitagabend. Nach der Sprechstunde ist er dann gekommen. Und das war für uns natürlich einerseits eine schwere Zeit, andererseits hatten wir die Möglichkeit, uns gebührend zu verabschieden. Aber ich finde schon krass, dass denn der Tierarzt nach Hause kommt. Das ist eben eine gute Information für euch da draußen. Also unser Tierarzt ist nicht der Einzige, der das macht. Ja, das kann man machen, das macht die Sache auch nicht signifikant teurer. Mhm. Und die Möglichkeit eben, dass man sein Tier auch wieder zu sich nach Hause holt. Man kann es ausstopfen lassen, das wollen wir an der Stelle nicht unterschlagen. Tierpräparatoren kenne ich einen, Steglitz zum Beispiel, gibt es nach wie vor sowas. Also man ist nicht gezwungen, sowas beim Arzt zu lassen oder sonst irgendwo zu entsorgen. Ich habe tatsächlich mal eine von diesen Tierkadaver-Tonnen gesehen. Echt? Ist interessanterweise genau in der Straße, wo meine Eltern wohnen. Okay. Und also da muss man dazu sagen, die gibt's jetzt nicht, die sind nicht öffentlich verfügbar. Nein. Sondern die sind natürlich von dem entsprechenden Arzt. Und der sorgt dann dafür, dass das ordnungsgemäß Biomüll halt, ne? Also es ist eine spannende Sache. Also waren wir verbrannt, oder? War mir noch gar nicht. Bitte wer? Die Reste werden doch bestimmt auch verbrannt, was dann so dann. Ja, wenn du sagst, du würdest es nicht wieder haben. Ich weiß es nicht. Du kannst ja auch nicht einfach einen Hausmüll werfen. Nee. Aber ich glaube, wer es nicht weiß, macht es vielleicht. Deswegen. Ja, wenn ihr dort noch Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Genau. Kontaktmöglichkeiten kommen nachher. Nachher? Können wir die doch jetzt eigentlich jetzt machen? Weil dann kann Marc in Ruhe pudern. Halt, ich habe eine ganz tolle Idee für heute. Ach, eine gute Idee. Pudern, Ich habe eine ganz gute Idee. Wir hören uns heute wieder ein Lied an. Okay, schon wieder? Natürlich. Ich sehe gerade, René, hast du weiße Barthaare inzwischen? Natürlich, aber schon immer. Das Alter hinter jetzt auch im Gesicht. Nein, ich habe einen Song. Schon wieder? Ja. Ein Song. Du sagst schon wieder so, als wenn... schon wieder? Ein KI-Song wieder. Ja, aber ja. Diesmal einen richtig guten, weil der ist nämlich zum Mitraten. Okay. Mitraten. Ihr dürft rausfinden, und ihr natürlich auch, ihr dürft rausfinden, wem der wohl gewidmet ist. Ah ja. Und ich würde sagen, wir machen das wie beim letzten Mal. Der Song kommt und dann danach kommen die Kontaktmöglichkeiten. Und das heißt für uns heute keine Pause, weil für uns heißt jetzt zuhören, ja? Alles klar. Dann würde ich sagen, Mats ab. Ja? Bin nur frei. Seinem Fahrrad gleitet er durch das All. Es wird gesteuert durch einen Raspberry Pi. Er ist ein Stern- und Flottenkommandant und durch einen Podcast weltbekannt. Jetzt ratet mal, warum wir glücklich sind. Seine Mutter hat ein ziemlich schlaues Kind. Wirklich. Marc ist als Experte nur bei uns am Start. Und der hier geht direkt in euer Gesicht. Ihr habt ihn nicht. Ja. Marc. Für euch ist das ziemlich hart. Bitch, itch. La la la la la. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Boi, die Krähe hier, die geht auf Jagd. Ja, die war ziemlich knapp bei uns jetzt. Das zweite Mal. Abmahnung. Aufnahmegerät ist noch da. Die wollen das Aufnahmegerät haben. Ja, genau. Der Song, der ist musiziert von einer KI. Geil. Getextet von mir. Ach so. Ja, getextet habe ich den natürlich. Ja. Weil da muss er sagen, das macht die KI nicht so ohne weiteres. Mhm. Und ja, ihr habt erkannt, es war der Marc gewesen. Ach! Stefan als nächstes und René jetzt kommt dann. Marc. Und vielleicht kommt ja für die Zuhörer auch noch ein Song. Mal gucken. Ja, für unseren Lieblingszuhörer können wir ja machen. Aber man muss dazu sagen, der letzte Song war ja für Ben. Also wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Ben wollte ich nochmal nachreichen. Ja, hat Grüße auch an Ben. Eine wichtige Rolle in unserem Podcast gespielt. Eine unsichtbare, aber wichtige Rolle. Denn unser Design, unser aktuelles, das Logo, das Gelbe, was nach fast 100 Jahren abgelöst wurde, das andere Gelbe, ist aus von Ben. Ist von Ben. Ja, cool. Danke dafür. Ja, komm doch mal her in den Podcast. Ich glaube, lass dich doch mal umarmen. Ja. Lass dich doch mal Herz. Kriegst ein Küsschen. So, ich glaube, das Versprechen wird er abnehmen. Es war Marc, der es gerade gesagt hat. Genau, aber okay, zurück zum Thema. Oder, ach nee, wir waren ja gerade durch mit dem Thema. Neues Thema. Neues Thema? Oder? Ja. Das passt nochmal ein bisschen. Ich bin abgelenkt. Ja, genau. Also das ist natürlich auch, das habe ich vermisst, weil wir haben den Winter ja nicht draußen aufgenommen, sondern zu Hause. Und da fährt natürlich keine leicht bekleidete Dame mit Fahrrad an uns vorbei. Die ist quasi nackt. Ich habe, ich glaube ich mal erzählt. Ich ne? liebe es. Am Strausberger Platz. Was läuft denn da aus dem Mund? Nee, Quatsch. Am Geifer. Frankfurter Tor. Ja. Vom Humana ist auch so, ist ja auch alles versiegelt da, aber das ist ein Stück rundes Wiese mit einem Baum drauf oder drei Bäumen. Rundes Wiese. Und da lag auch mal im Hochsommer mitten im Stadtverkehr. Ne, also war nicht am Wochenende, war unter der Woche. Da war Trubel, Jubel, Heiterkeit. Lag da auch eine Frau, die oben ohne sich ganz entspannt auf dem Handtuch da mitten auf dieser winzigen Oase gesonnt hat. Na siehst du? Ja. Dit ist Berlin, wa? Ja. Keule. Ja, na guck mal, kannst du dich wieder konzentrieren? Ist das Blut wieder im Kopf? Es ist so langsam. Ich erspare mir jeden Kommentar, weil es könnte nur darauf hinauslaufen, dass du schreiend und brüllend wegrennst, ob der todbringenden Beleidigungen, die ich dir entgegenschleuderte. Okay, ob, das wollen wir ob nicht. Ob Marc wirklich einen hochroten Kopf hat, könnt ihr übrigens wahrscheinlich bei YouTube überprüfen. Wir werden jetzt die Sommermonate auch wieder die Kamera mit dabei haben. Mhm. Genau. Genau. Wir probieren das heute schon mal. Mal gucken, ob das Material dann veröffentlichungstauglich ist. Ansonsten hört er uns. Also blinken tut alles und genau das muss es. Von daher, die Chancen sind recht gut. Ja, sehr gut. Machen wir doch mal weiter. Ja, Marc hat natürlich auch super was erlebt, was Positives. Er war nämlich Essen. Und da wollte er uns auch was berichten. Hey, ich habe hier Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Was? Wollten wir das heute nicht klären? Ja, Essen, Essen, du warst beim Inder und da ist dir was aufgefallen. Ja. Da wolltest du drüber reden. Ja. Da müssen wir drüber reden. Ich muss das mal hier so in den Raum stellen als Frage an euch. Und zwar, es ist schon Urzeiten her, dass ich irgendwann mal gehört habe, ach warte, ja, gehen jetzt zum Inder, ja, alles klar. Ich sage, na guck mal, hier, da kannst du doch mal hier Rotbarsch irgendwie Madras. Nee, also Fisch beim Inder. Das ginge jetzt ja nicht die gar erste nicht. Idee. Ja. Und da frage ich mich Inder doch. Gegessen? Du? Ja. Nee. Ich kenne auch niemanden, der das jemals gemacht hat. Und alle sagen auch, also wenn man sie hinter vorgehaltener Hand irgendwie danach fragt, nee, also beim Inder würde ich keinen Fisch essen. Okay. Haben die keine Fische in Indien? Doch, natürlich haben die da Fische. Die haben auch jede Menge Küste. Na eben. Aber ich kenne niemanden. Indien ist übrigens eine Halbinsel. Daher kommt die Küste. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, war einer von euch wenigstens mal zur Ehrenrettung beim Inder und hat dort einen Fisch verspeist? Und so? Jein, beim Inder war ich schon, aber natürlich gibt es beim Inder bei mir meistens Lamm mit Reis. Ja, René. Und frischen Gemüse. Also ich habe beim Inder auch keinen Fisch gegessen. Beim Inder esse ich immer so orientalische Sachen. Hm? Beim Inder, nicht die orientalische Sachen. Die indische Sache. Nee, das wäre auch besser, So Curry und sowas isst man da eher. Ja, Curry, ja, aber man kann eben auch einen Fischcurry essen. Ja, nee, würde ich, also das klingt wirklich nicht so lecker. Fischcurry, nee. Und was trinkt man beim Inder natürlich? Lassi. Yogi-Tee. Ja, schon Yogi-Tee. Mein Yogi-Tee. Und was sagt man zum Kellner, wenn er an den Tisch kommt? Namaste. Fall nicht hin, du. Sind wir schon im Witzbett? Nein, das kommt noch. Man sagt zum Kellner, fall nicht hin, du. Fall nicht hin, du. Jetzt hat er verstanden. Das ist nicht lustig. Ja. Das ist doch nicht lustig. Oh mein Gott. Dieser Alltagsrassismus hier. Aber du hattest noch ein Beispiel genannt. Italiener. Das warst du. War ich das? Ja, mit der Leber beim Italiener. Weil du hattest das doch berichtet, oder? Genau, ich hatte berichtet, dass ich bei einem neuen Italiener, der bei uns aufgemacht hat, war mit Tina und sie hätte dort eben Leber gegessen. Ach so. Ja, da hattest du dann gesagt, lieber Italiener, ist aber auch komisch. Ja, würde ich jetzt auch nicht drauf kommen. Was ist doch, los? Doch, doch. Also Leber, also der Italiener kennt die Leber doch. Erstaunlich, habe ich noch nie auf der Karte. Sie hat es auch auf italienische Art irgendwie gegessen. Na ja, ah, okay. Ist ja individuell, jedes Restaurant. Wie bestellt man das? Wie heißt Leber auf Italienisch? Keine Ahnung, Erwin, Hugo. Achso, okay. Hm. Achso, den Nachnamen, den kenne ich deutsch. Auch nicht. Ja. Wisst ihr, warum beim Italiener die Pizzen immer so Namen haben? Nee. So Pizza Roma, Pizza Napoli. Städte. Städtenamen in aller Regel. Ja. Weil es soll wohl so sein, dass die jede italienische Stadt so ihre eigene Pizza hat. Also es gibt gar nicht die Pizza, sondern jede Stadt hat halt so ihre Pizza, die sich so da herauskristallisiert aufgrund des Geschmacks. Okay. Deswegen gibt es die Pizza Roma, Pizza Napoli. Klingt nicht schlecht. Und deswegen wissen wir jetzt auch, warum Pizza Hawaii keine richtige Pizza ist. Ja, die kommt aus doch, Hawaii. Doch, das ist eine super Pizza. Wird die in Hawaii gemacht. Und? Ja. Italien. Mega lecker. Also ich habe mal gehört, wer Ananas auf Pizza isst. Ja, na, jetzt, sag's, sprich es aus. Wir müssen dich polizeilich leider melden. Zur Sicherheit deines Umfeldes. Ich war damals in meiner Bekanntschaft, wir waren irgendwie mit der Theatergruppe von der Schule aus irgendwie unterwegs. Und dann sind wir auch mal essen gegangen und da habe ich mir tatsächlich eine Pizza herbeibestellt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Und ich wurde auch von allen Anwesenden verächtlich beäugt und auch angesprochen, was mir denn einfiele, so etwas Unsägliches in mich hinein zu befördern. Aber ich bin der Sache treu geblieben. Ich mag das bis heute gerne. Und das war der Tag, an dem du keine Freunde mehr hattest. Nee, er hat ja uns. Da hat er uns noch nicht. Genau. Wenn man euch hat, braucht man keine Freunde. Richtig. Und keine Feinde wahrscheinlich. Genau, da kann ich auch nochmal das Beispiel, das hatte ich glaube ich vor schon Jahre her erzählt. Da war bei Bekannten mal so ein amerikanischer Austauschschüler. Und der hat Salami-Pizza mit Apfelmus gegessen. Ja. Und ihr habt dann sofort die Polizei gerufen. Ich hab's probiert und ich fand's jetzt nicht schlecht. Konnte man essen. Ne? So viel dazu. So, René spannt hier gerade noch ein paar Frauen aus. Hat gerade sein Fernglas rausgeholt. Wirklich. Wen hast du da jetzt gefühlt? Er sitzt auf der Wiese und hat eine Bong. Ich dachte, er hat einen Chemiebaukasten. Ja, aber er hat. Hat eine Bong. Augenscheinlich. Kiffen! Eine Bong vor sich zu stehen. Gut. Passt doch. Ja, so. Spannend. Ja, das also, muss wir können die Sache nicht auflösen. Wir können uns da keinen Reim drauf machen. Leute da draußen, geht auch mal in euch. Genau. Also entweder liefert uns jemand in absehbarer Zeit eine vernünftige Begründung dafür, warum man den Fisch beim Inder meiden sollte. Oder, und das wäre uns noch viel rechter, ihr erklärt uns, dass ihr mal dort wart und ihr habt das probiert und es war ganz fantastisch. Dann würden wir selber probieren und auch weiterempfehlen. Also ich habe gehört, prinzipiell ist die Regel, man soll gucken, wie weit ein Wasser entfernt ist. Ja. Und dann kann man die Entscheidung selbst fällen, ob Fisch eine gute Idee ist oder das nicht. Ist frisch ist oder nicht. Das tut in Berlin nichts zur Sache. Wieso? Das ist die Spree hier überall. Ja. Ich glaube nicht, dass hier jemand Fisch frisst, der aus der Spree kommt. Hm. Naja. Wahrscheinlich kommt er aus Indien. Also, das heißt, Challenge accepted. Nächstes Mal beim Inder Fisch. Nee, würde ich trotzdem nicht machen. Ich würde es mir auch nicht zutrauen, weil ich nicht so der Fischesser bin. Nee, wenn ich beim Inder bin, würde ich Indisch essen. Ja, das ist ja ein indisches Gericht. Echt? Ja. Ja, es ist ja nichts super Exotisches, sondern beim Italiener? Du kannst zum Beispiel ein Madras Curry. Ja. Das kannst du irgendwie mit Rahmkäse haben, du kannst es aber auch mit Huhn haben, du kannst es mit Lamm haben, du kannst es aber auch mit Fisch kriegen. Ja. Und du wirst doch mit Sicherheit auch anderen Fisch kennen, außer Alaska-Seelachsfilet, wie man ihn in Fischstäbchen verarbeitet. Ja. Wo alle Leute wissen, es ist kein Seelachs. Alaska-Seelachs ist doch gar kein richtiger, das ist doch gar keine Lachs. Art. Richtig, das ist doch ein Marken. Richtig, das ist ein Marken. Ah. Auf die Sache bin ich auch schon mal reingefallen mit Surimi. Surimi? Nee, Surimi. Surimi. Das gibt so schöne so Becher. Becher. gibt es so schön in einem Becher und das hat so die Form von. Von so Kriegsschwänzen. Garnelen. Sieht aus wie eine, also es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt es in Scheiben, das gibt es gerollt. Ich hatte die Variante gesehen, die aussieht wie Garnele. Ne, richtig. Und dann hatte ich mir das mal geholt und habe das natürlich vorher seziert um zu gucken, wie das im Inneren aussieht. Mhm. Und da dachte ich, dieses komplette Tier besteht nur aus Fleisch. Mhm. Da stimmt doch irgendwas nicht. Es wurde enzymatisch wieder zusammengesetzte Fischrestbestände sind das. Okay. Das macht man mit Fleisch ja auch so. Also als ich hier so Chicken Nuggets zum Beispiel. Dass das auch irgendwie durch einen Fleischwolf gedrehte Huhnreste in einfach enzymatisch. Du hast es ja schon gesagt, das sind Fischreste tatsächlich. Surimi sind zusammengekehrte Fischreste. Mhm. Und also von Weißfischen. Ja. Und Surimi ist letztendlich nur der Name des Produktes. Mhm. Und dass das aussieht wie eine Garnele. Ist wahrscheinlich auf eine Form zurückzuführen, Marketing, in die das dann reingequetscht wird. Damit man es kauft, ja. Genau. Ja. Und bei mir hat es funktioniert. Aber ich habe natürlich recherchiert und deswegen ist der Schwindel für mich aufgeflogen. Sehr gut. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich einen mündigen Verbraucher treffe, mit dem ich mich austausche. Der bin ich wohl. Ja, der bist du wohl. Ne? Stefan, da kommst du auch noch hin. Man muss alles ja nicht. Hat das eigentlich irgendjemand auf die Uhr geguckt? Ja. Achso, ja, du warst ja der. Genau. Wie? Nee. Nicht aufs Gerät, sondern auf die. Persönliche Uhr. Auf die persönliche Uhr. Ja, auch da ist Zeit vergangen. Du kannst dich doch an dem Kirchenläuten. Ja, das hat jetzt schon dreimal geläutet. Wenn ja. Also hier auf dem Aufnahmegerät steht jetzt eine Stunde drauf, eine knappe. Sehr gut. Das lief ja schon 10 Minuten, bevor wir losgelegt haben. Nach meiner Uhr würde ich sagen, also eine Dreiviertelstunde haben wir auf jeden Fall auf der Glocke. Stefan produziert ja mittlerweile längere Outtakes als die Sendung. Und mit dem Interview des Chinesen aus Moskau, der Chemieprofessor ist. Da war nichts zu verstehen, ja. Ja, da musstest du. Da kommen wir deine halbenglischen Brocken noch in die Outtakes mit. Hallo. Halbenglische Brocken. You are welcome. Nein. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Ich habe nämlich was entdeckt und da hatte ich mit Marc schon drüber gesprochen und da haben wir uns nur an den Kopf gefasst. Und vielleicht können wir mal überlegen, ob es noch weitere so eine Sachen gibt. Und zwar? Da haben wir es wieder. Fünfte Gong. Ja. Ist jetzt 27 Uhr. Müsste Viertel sein, ne? Zwei Gongs, oder? Nein, 18:30 Uhr. Halb. Okay. Eine smarte Taschenlampe habe ich entdeckt. Okay, was ist eine Taschenlampe so smart? Ja, die kannst du mit deinem Handy steuern. Wie geil. Will man ja auch bei einer Taschenlampe. Ich will dir was viel Geileres sagen. Ich kann meine Taschenlampe mit der Uhr steuern. Ich wollte gerade sagen, ja. Mein Handy hat ja eine Taschenlampe. Da brauche ich ja keine Taschenlampe mit dem Handy steuern. Also sowas Bescheuertes. Warte mal. Eine App. Nee, eine smarte Taschenlampe. Und eine Kollegin hat heute zu Recht die Frage gestellt, warum heißt sie denn smart? Was war nochmal die Bedingung für smart? Ja, da steht bestimmt im Marketingtext, warum die smart ist. Ja. Smart heißt eigentlich nur, dass sie clever ist. Dass sie irgendwas sehr gut selbst kann. Intelligent. KI. Nein, so weit Smartphone nicht. Hat ja auch aber keine KI. Ganz ehrlich, eine Taschenlampe muss doch nur einen Ausknopf haben und leuchten. Nö. Das könnte auch, was ich mal cool finde, ist, wenn man die Wärme des Lichtes einstellen kann. Ja, aber je nach Stimmung. Die Farbtemperatur oder überhaupt die Farbe. Eine smarte Funktion könnte sein, dass die Taschenlampe dich aktiv, proaktiv darüber unterrichtet, dass die Batterien und oder der Akku sich dem Füllstand 0% nähert. Aber das machen doch alle. Da wird das Licht einfach immer schummriger. Aber was soll einer, wie kann eine Taschenlampe smart sein? Das ist eine sehr gute Frage. Das musst du die Vertriebsfirma fragen. Da kommt natürlich nur eine in Frage, das ist natürlich Pearl. Richtig. Ja, bei Pearl ist. Da gibt es ja nur so ein. Nur smart. Schnickschnack. Gimmicks. Ja. Gimmicks gibt es. Obwohl ich habe sehr viel bei Pearl schon gekauft. Ja, ich habe auch schon sehr viel davon weggeworfen. Ganz eigentlich nach kurzer alles. Zeit. Ich habe eigentlich alles, was ich jemals bei Pearl gekauft habe. Ich habe immer so ein Fernglas, das, was ich gerade eben rausgeholt habe. Sowas habe ich mal für 5 Euro oder so bei Pearl gekauft. Ja, kann man ja machen. Das habe ich genommen, habe am Ring gedreht und dachte, da müsste sich die Linse eigentlich auch mitdrehen. Tat sie aber nicht, weil das war halt einfach so schlecht verarbeitet, dass der Kleber ausgetrocknet war. Das ist so ein Kinderfernglas. Nee, egal. Aber die smarte Taschenlampe hast du nicht gekauft. Könnte ja deine nächste Anschaffung sein. Ist ja bald Weihnachten. Ja. Ich habe ja eine Taschenlampe dabei. Okay. Also bei mir ist ja kein Bedarf. Aber gibt es aus eurer Sicht, fallen euch Produkte ein, die ähnlich sinnlos in Anführungszeichen wären? Also da gibt es ja mega viel, was sinnlos ist. Ja, was fällt denn dir ein spontan? Was ich zum Beispiel mega sinnlos finde, ist so ein Piepei, was du in den Topf zu den Eiern legst, der dir dann je nach Härtegrad angeblich ein Lied summt. Das gibt es ja in allen Varianten, 80er-Hits, irgendwelche Pixel-Music-Gedöns, also für jeden Geschmack gibt es da was. Und das Ding hat es einfach völlig überflüssig, weil das ist natürlich nicht so smart, dass es weiß, wann das Ei fertig ist. Aber suggeriert es dir. Ja, das suggeriert es dir, genau. Und das jetzt sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Das Fiese ist, da ist ja eine Batterie drin. Mhm. Wenn die Batterie leer ist, kannst du nicht ausbauen. Musst du es wegwerfen. Ja. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Es darf nicht wechselbar sein, die Batterie, weil es mit Lebensmitteln zu tun hat. Deswegen ist die Batterie da fest eingebaut. Stell mal vor, und der Hersteller geht damit sehr offen um und sagt auch, ja, die hält ja so ein Jahr oder so. Ne? Aber, locker. Scheiße. Locker. Na, locker, was ist denn ein Jahr? Wie viele Eier? Wie musst du jede Woche einmal Eier kochen? Es ist Quatsch, man kann sich auch einen Timer stellen. Ja. Oder man lässt sich überraschen. Ja, geht auch. Man lässt sich überraschen. Ja, das finde ich zum Beispiel sinnlos. Also ich finde, im Haushaltssegment gibt es unheimlich viele sinnlose Sachen. Absolut, absolut. Ja. Wir hatten mal ein Helferchen zum Köpfen von Frühstückseiern. Ja, hatte ich auch. Was so zusammen. Warte, was für ein? Und zwar war das nur ein Ring. Ja. Ja? Es war nur ein Ring. Ja. Und den hast du dann oben drauf gepackt und hast du so draufgeschlagen, damit er sich so ein bisschen eingräbt. Und dann solltest du ihn drehen und dann das abnehmen. Haben wir. Haben wir zu Hause? Haben wir zwei Stück von gehabt. Sind beide irgendjemandem überantwortet worden, weil wir haben es nicht einmal hinbekommen. Okay, wir haben die Dinger in Form eines Eierbechers. Also das ist auch ein Ring, das ist aus Plastik. Und der hat innen drin so Metallschneiden. Genau. Und dann setzt du das auf das Ei auf, drehst den Ring und dann machst du wirklich einen sauberen Schnitt, muss man schon sagen. Und dann kannst du die Eierschale abnehmen und hast dann legst das Ding unter das Ei, machst das Ei oben drauf. Ja, genau. Und hast dann Eierbecher quasi. Ja. Dann gibt es aber noch die Variante mit der Metallkugel. Kennst du das? Ja. Ja. Das weiß ich nicht, wie das funktioniert. Das ist so ein Hütchen, was du aus Ei machst. Ist eine Haube. Mit der langen Stange. Ach so. Genau, da ist eine lose Kugel dran. Die ziehst du nach oben, lässt die Kugel fallen. Die knallt dann auf das... Die knallt dann drauf. Und dadurch hast du eben auch einen sauberen Ring. Ja. Nicht schlecht. Wenn es funktioniert. Aber auch sinnlos, weil man kann so ein Ei doch auch auf die Tischkante hauen. Ja, oder man kann einfach ganz klassisch irgendwie mit einem Löffelchen oder mit einem Messer, mit einem Katana... Wie öffnet ihr euer Frühstücksei? Wie pellt ihr euer Frühstücksei? Ich mach's ganz klassisch mit einem Löffel. Ja, oder auf dem Tisch aufklopfen. Nee, ich habe ja, wie gesagt, diesen Eierbecherring. Aber jetzt, wenn ich den benutze, denke ich, eigentlich völlig sinnlos. Ja. Ja. Aber man benutzt ihn trotzdem. Aber wir sagen nicht sinnlos, man sagt jetzt zweckfrei. Zweckfrei? Ja. Er hat ja schon einen Zweck. Sinnfrei. Er hat ja eigentlich einen Sinn und Zweck. Der einzige Zweck ist, Umsatz zu generieren für den unsäglichen Hersteller. Und ja, gekauft wird der sowas auch nicht wegen dem pragmatischen Aspekt, würde ich mal behaupten, sondern weil, ist ja witzig. Ach so, manchmal kriegt man es ja auch geschenkt. Warum soll mir mein Ei 99 Luftballons vorsingen? Brauche ich nicht. Das möchte man. Was übrigens auch bei meiner Kochweise von Eiern, die sehr energieeffizient ist, eher hinderlich ist. Weil was ich mache, ist, ich mache einen Deckel drauf und der Druck kocht sich besser. Hm. Und ich habe die Stromzufuhr schon abgeschaltet in dem Moment, wo das Wasser kocht. Und das kocht mit Deckel drauf noch locker, ohne weitere Stromzufuhr, fünf Minuten weiter. Und du kannst das Ei auch garen, indem du es einfach gar nicht kochst, sondern nur ziehen lässt. Dann höre ich auch das Gepiepse nicht. Das heißt, ich muss den Deckel zwangsläufig abnehmen. Und dann deine Ohren halten an den Deckel. Nein. Ich muss den Deckel runternehmen, damit ich das Gepiepse von dem Ei höre. Das heißt, ich kann gar nicht stromeffizient. Genau. Aber normalerweise müsste doch das Marketing dort Lieder spielen, die mit Eis. Ja. Gibt es garantiert auch. Also Ei auf dieses, die Tiger. Dieses Piep-Ei. Ja, mit Sicherheit. Du, dieses Piep-Ei gibt es in mindestens, also ich sage locker in 10 bis 20 Varianten. Locker. Na gut. Also wenn ihr mal ein unsinniges Geburtstagsgeschenk sucht, da seid ihr damit sehr gut beraten. Fragt René. Oder guckt bei Pearl. Ja, oder kauft einfach. Bei Pearl würde ich sagen, einfach aufrufen die Seite, die ersten 10 Artikel bestellen, da ist schon irgendwas dabei. Wie heißt diese riesen Schrott-Websites aus China? Temu. Bei Temu kannst du sowieso alles nehmen, du darfst nur nichts erwarten. Ja, das ist wie mit unserer Podcast-Folge jedes Mal. Natürlich nicht. Also wir beide, René und ich, geben uns hier jedes Mal so eine Mühe. Ja. Und dann kommst du und übertrumpfe euch. Und machst daraus eine ganz tolle Folge. Da kann ich nur sagen, bei YouTube müsst ihr mal gucken, so China-Schrott. Ja, da gibt es sehr, sehr gute Beiträge. Die bezahlten YouTuber, die das immer für präsentieren. Für die härter im Leben sind, kann ich nur empfehlen, Alexi Bexi. Mhm. Ich weiß nicht, ob er aktuell auch noch so unterwegs ist. Der ist ja auch sehr medial geworden. Aber ältere Videos, Alexi Bexi, die China-Schrott, guckt euch unbedingt an. Mhm. Man erträgt es auch, ehrlich gesagt, nur eine halbe Stunde, dann ist dann ist das auch zu viel. Okay. Ja. Ja. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Was du alles cool und toll und super findest. Ja, jeder hat doch irgendwelchen Mist zu Hause. Aber dann eigentlich Themen. Nicht mehr. Für heute. Aber nicht mehr? Von allem getrennt. Ach so. Ja. An welcher Stelle von unserem Plan sind wir denn aktuell? Also, da wir definitiv gleich zum Witzbattle kommen, können wir hier vielleicht noch... Was ist denn mit den internationalen Berlin? Ja, da können wir mal ein paar raus. Weil da hatte Marc auch was Gutes gefunden. Sein Lieblingsveranstaltungsort in Berlin. Der zentrale Festplatz. Und er guckt mich ganz böse an. Ich hasse diese Scheiße. Deswegen habe ich es gesagt. Das ist den Namen ja nicht wert. Das ist wirklich nichts anderes als ein voll versiegelter Platz mit Schotter obendrauf, kein Quäntchen Grün und Schatten dürfte dort schon gar nicht erwarten. Warten seinen Schatten, ey. Ich finde Schatten aber vor allem den zentraler Thema. Festplatz finde ich auch so geil, weil ich kenne den ehrlich zentral. Nur, weil du an der Autobahn langfährst, fährt man da regelmäßig dran vorbei. Ah. Und das ist das Stückchen Autobahn, auf der fährt sogar ein Bus. Da war ich mal so überrascht gewesen. Gab's früher, dass ein Bus auf der Autobahn fährt. Ja, ja. Gab's früher Bus auf der häufiger. Haben sie fast. Ja. Also es gibt eine Haltestelle, zentraler Festplatz. Festplatz, ja. Mhm. Genau. Und da beginnt am 27. Ach, das ist ja schon vorbei. Das Gute ist, da können die Leute. Ja, schön, was? Da können die Leute nicht wegrennen, ne? Weil es ist einfach mal so ab vom Schuss. Genau, das Frühlingsfest. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Frühlingsfeste. 27.04. Nee, ist ja selbst für uns zu spät. Nein, beginnt doch jetzt. Es geht doch ein paar Wochen. Es begann am 27.04., also vor 3 Tagen. Ja. Oder vielleicht lief es schon eine Woche. Auf jeden Fall, wenn ihr die Folge hört, gibt es dort noch das Frühlingsfest und das soll einer der größten Rummel in der Stadt sein. Also wer mal wieder Achterbahn fahren will, einen größten Rummel besuchen möchte, zentraler Festplatz, Frühlingsfest, Tokau. Genau. Yippie. Genau. So ist es. Und René hatte gerade so schnippig gesagt, ihr mit eurem Schatten. Ich finde mittlerweile, also jetzt auch wo die Tage so warm waren, das haben wir heute gemerkt, ich finde, das ist schon ein Riesenunterschied mittlerweile, weil die Sonne so brutzelt. Ja, aber du hast auch eine fleischfarbene Badekappe, darf man auch nicht vergessen. Ja, richtig. Dieser sehr breite Mittelscheitel. Ja, richtig. Da muss ich sagen, wenn du so eine dunkle Fellbadekappe aufhast wie ich, dann ist das sogar fast genauso nervig. War das ein Topf und du hast einmal... Nein, alles gut. Das werde ich dem Friseur sagen. So. Nein, mach Spaß. Gebe ich gleich weiter. Ja, mach doch. Feedback gebe ich weiter. Nein, aber mit so dunklen Haaren ist auch nicht fein. Schön kurz. Weil die ziehen. Helle sind auch nicht besser. Eigentlich ist alles scheiße. Ja. Ich hab darauf können wir uns einigen. Ja, wir müssen uns mal so einen weißen Sonnenschirm kaufen. Dein Für den Kopf. Ja, warum nicht? Für so ein Gummi. Nein, ich finde es schon extrem heiß in der Sonne. Das ist schon unangenehm. Und man hält sich dann aber aus. Keiner von uns hat eine Tendenz zu Kopfbedeckungen. Nee, das finde ich sehr charmant. Also ich so überhaupt nicht. Nee, ich bin auch nicht so ein Mützenfreund, weil ich habe mir immer eingeredet, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht haben wir ja ein paar Leute, die das wissenschaftlich bestätigen können. Ich hatte immer die Sorge, dass wenn ich ein Basecap trage, dann dass hast meine du ringsum Haare, alles rot. Nee, dass meine Haare dann quasi... ihren Sinn verlieren und ausgehen. Ja, das ist auch so. Also es ist, also meine Informationen sind schon ein paar und Jahrzehnte atmen alt. Auch nicht und so. Ne? Also Otto, der Film, der erste Film. Also wenn Otto, ich habe sie doch gesehen, die Bankräuber mit ihren Strumpfmasken. Das ist doch Gift für die Haare. Haar will atmen. Ja, siehst du, genau meine Vermutung. Da haben wir es wieder. Ja, tatsächlich ist es bei mir auch ein Grund, dass ich irgendwann aufhörte, Kopfbedeckung zu tragen, weil ich irgendwo mal gehört hatte, ständiges Mütze tragen würde dafür sorgen, dass man früher seine Haare verliert. Und in meiner näheren Bekanntschaft gibt es doch einige bestätigende Beispiele. Aber ich gucke nur so allgemein in deine Richtung. Aber das ist natürlich nicht nur die halbe Wahrheit und nicht die ganze. Genetische Veranlagung spielt da auch eine große Rolle. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe mal gehört und also dieser Fakt kommt mir immer wieder hoch. Ich konnte ihn noch nicht zu 100% belegen, bin aber sehr überzeugt davon. Mhm. Man soll sich die Männer mütterlicherseits angucken. Das heißt, Stefan, bei dir in der Familie, wie sah der Vater von deiner Mutter aus, haartechnisch? Der hatte, glaube ich, am Ende auch nicht mehr so viele Haare. Gut, hättest du jetzt gesagt, hat volles Haar gehabt, hätte ich gesagt, okay, vielleicht solltet ihr familientechnisch euch nochmal zusammenkommen, vielleicht ein paar Sachen überprüfen. Nee, bei mir ist ganz klar väterlicherseits. Echt? Weil, ja, absolut. Weil ich habe immer, also wenn die Männer der Mutter alle voll behaart waren am Kopf, dann braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist so meine Theorie. Habe ich überprüft an ein paar Beispielen. Lässt sich das wissenschaftlich erklären? nicht wissenschaftlich erklären, nicht mit dem Wissensstand, den wir hier haben. Okay. Aber deswegen sage ich ja, vielleicht kann es jemand verstehen. Aber dann Gegenfrage, wer von uns drei hat sich eingecremt heute? Ich nicht. Keiner. Ich doch. Na, selbstverständlich. Selbstverständlich? Ja. Aber wo denn? Faktor 50. Na, was Sonnencreme? Na, was sonst? Wir reden doch gerade von Sonne. Wo? Hände, Bauch, Arme, Hals, Gesicht oder Kopf? Alles, was du gerade aufgezählt hast. Inklusive der Ohren? Ja, gerade noch mal im Büro, bevor ich losgegangen bin. Ja, vorbildlich. Ja, so muss es sein. Ne? Mega. Also, du bist wirklich das Vorbild hier im Podcast. Also, könnt ihr euch, er hat die meiste Disziplin. Könnt ihr euch alle mal eine Scheibe dran abschneiden. Dann, Stefan. So ist es. Echt mal. Kann wohl nicht sein. Das ist der Grund, warum wir Stefan hier im Podcast haben. Ja, und zur Belohnung gibt es 2 zusätzliche Feiertage. Die können wir ja auch nochmal erwähnen, weil jetzt ist ja auch Mai. Zusätzlich sind die doch gar nicht. Die sind doch immer da. Gibt's, jetzt im Mai kommen ja schön viele Feiertage. Also arbeitnehmerfreundlich. Absolut. Viele kurze Wochen. Und am nächstes Jahr im Mai haben wir sogar auch den 8. Mai frei. Und warum? 80. Jahrestag Befreiung vom Nationalsozialismus Beendigung Zweiter Weltkrieg in Europa. Ja. Und dauert noch ein bisschen, am 17. Juni 2028, also in 4 Jahren, haben wir auch einen zusätzlichen Feiertag. 75. Jahrestag des Arbeiteraufstandes. Also ich weiß nicht, ob das so eine clevere Idee ist, den Arbeiteraufstand auch noch in die Köpfe der Leute zu bringen, die sowieso sehr viel streiken im Moment. Genau. Und bevor ihr euch freut, dreimal dürft ihr raten, was für ein Wochentag das dann ist. Ein Sonntag. Ein Samstag. Danke. Ja. Danke. Wie kommt man auf so eine blöde Idee? Ach, 17. Juni. Ja. Ja. 17. Juni. So ist es. Ja, warum nimmt man so einen Tag, wovon niemand was hat? Ja, weil das einfach geschichtlich... es gibt so viele andere geschichtliche Events, die halb... wir haben auch einen Frauentag. Ja. Als Feiertag. Also als Berliner. Habe ich jetzt alles in Griff? Also warte mal, ganz kurz den Mai nochmal durchgegangen. Ja. Wir haben am 9. Mai Himmelfahrt, was ja sonst immer der 10. Mai ist. Hä? Das ist natürlich Quatsch. Oh, jetzt horch mal jetzt dreimal. Drei Viertel. Dreimal. Ja. Ach so. Einmal Viertel, zweimal halb, das ist dreimal. Und zur Vollstunde so oft, wie es ist. Wir werden es noch erleben, ich kann es dir gleich sagen. Ja, gucken wir mal. Ja, dann bitte. Genau, also Himmelfahrt am 9. Mai, Donnerstag, jedes Jahr. Jawohl. Pfingstmontag. Ja. Ja. Und dann war es das schon. Bis Oktober. Du hast den 1. Mai vergessen. Ja, der ist ja heute. Morgen. Aber dann ist erstmal von Mai bis Oktober Ruhe. Richtig. Ja. Ja, gut. Ist doch jedes Jahr so. Ne? Okay. Also nutzt es. Schön viele Brückentage, lange Urlaub nehmen oder einfach arbeiten gehen. So wie wir. Ja, so mache ich das auch. Ja. Ja, gut. Genug der Themen. Jetzt wird's lustig, wie ich immer sage. Und ich freue mich auf das Witzbattle. Wir fangen wie immer mit Marc an. Witzbattle in Folge 137. Genau. Hast du lustige Witze heute rausgesucht, Marc? Wirst du ja sehen. Bin ich ja gespannt. Dann bitte. Was sind Sie denn eigentlich vom Beruf? Ich bin Zauberkünstler. Oh, Zauberkünstler? Ja, ich zersäge Mädchen. Aha. Und haben Sie auch Geschwister? Ja, 2 Halbschwestern. Oh. Ja. Zwei Männer sind nach dem Sport zusammen in der Umkleidekabine. Der eine zieht sich Spitzenunterwäsche an. Da fragt der andere, sag mal, seit wann trägst du denn Spitzenunterwäsche? Antwortet sein Freund, seit meine Frau sie bei mir im Auto entdeckt hat. Schon klar. Ein Schell. Aber ich wollte auch gerade sagen. Okay, Restaurantwitz mal wieder. Der Gast zum Kellner. Ah, das Essen war hervorragend. Richten Sie dem Koch doch gerne ein Kompliment aus. Da geht der Kellner zum Koch und sagt, Günther, du bist wunderschön. Ja. Oh Gott. Ich muss mal sagen, Ihre Katze hat heute meinen Wellensittich gefressen. Was sagen Sie dazu? Na gut, dass Sie es sagen, dann kriegst du heute Abend nichts mehr. Ja. Ist ja schon satt. Ein Berliner fragt am Münchner Hauptbahnhof einen Einheimischen nach dem Weg. Und das natürlich mit seiner Berliner Schnauze. Hey Sie, sagen Sie mal, wo geht denn das hier zum Marienplatz? Da sagt der Münchner, wenn's mir anständig fragst, dann sorg ich's doch vielleicht. Okay, dann verlof ich mal lieber. War da jetzt gerade ein bisschen sächsisch mit drin? Also nee, ich habe so vorgelesen, wie es hier stand. Der Satz wäre eher was für Marc gewesen, glaube ich. Ja, ich hatte auch gehofft, dass Marc den mir vorliest. Aber ich hatte den Witz schon vor Wochen und Monaten rausgesucht, aber hatte mich bewusst dagegen entschieden. Oh. Ja. Weil das nicht aussprechen kann. Genau. Stefan. Ich bin ja dran. Mark. Ja. Leute, wie sind die Idealmaße eines Mannes? 80, 20, 42 natürlich. 80 Jahre alt. 20 Millionen auf der Bank, 42 Grad Fieber. Oh. Aha. Aha. Frauenwitze. Oha. Jakob liegt im Sterben. Ja. Seine Frau sitzt auf der Bettkante. Er schaut hoch und sagt ganz schwach: Ich muss dir etwas beichten. Seine Frau sagt: Ach, das musst du doch nicht. Doch, es ist mir aber ein Bedürfnis. Ich möchte meinen Frieden machen. Es ist nämlich so, ich habe dich betrogen mit deiner Schwester, mit deiner besten Freundin, mit ihrer Freundin und mit deiner Mutter. Aber das weiß ich doch längst alles. Also, mein Lieber, bleib ruhig liegen, dann kann auch das Gift besser wirken. Verstehe. Bin ich? Ich glaube, du bist dran, Mann. René, Entschuldigung. Der andere Typ halt. Ja. Max geht an Krücken. Was ist mit dir passiert? Och, ich sagte, Autounfall. Echt schlimm? Kannst du nicht mehr ohne Krücken laufen? Naja, weiß ich noch nicht so genau. Mein Arzt sagt ja, mein Anwalt nein. Da haben wir es wieder. Willkommen in Deutschland. Am Strand. Eine Frau läuft am Strand auf und ab und freut sich lautstark. Da kommt eine andere Frau auf sie zu und fragt, weshalb freuen Sie sich denn so? Und sie sagt, naja, wissen Sie, mein Mann hat gestern erst schwimmen gelernt und heute kann er schon eine halbe Stunde tauchen. Ja. Oha. Ihr wollt noch einen, nehme ich an. Ja, einen kriegen wir noch hin. Bonus. Noch. Okay, wollt ihr lieber den kurzen oder lieber den? Den kurzen. Der Hund denkt, sie lieben mich, sie füttern mich, sie kümmern sich um mich. Sie müssen Götter sein. Die Katze denkt, sie lieben mich, sie füttern mich, sie kümmern sich um mich. Ich muss ein Gott sein. Okay. War schon fertig? Ja. Okay. Frau Müller holt ihren Mann aus der Kneipe ab und kriegt einen Schnaps spendiert. Sie schüttelt sich und sagt, boah, das schmeckt vielleicht eklig. Siehst du, Schnucki, du denkst immer, dass ich mich hier amüsiere. Ah, sehr gut. Der hätte auch vom Markt kommen können. Kneipen. Ach so? Kneipen. Aha. Gut, dann jetzt der letzte für heute. Zwei Polizisten finden eine Leiche vorm Gymnasium. Oh. Da fragt der eine, sag mal, weißt du, wie man Gymnasium schreibt? Da sagt der andere, ach komm, lass uns die Leiche vor die Post tragen. Ja. Na toll. René fingert nach einer Weisheit. Ich weiß nicht, wenn du eine Weisheit hast, wir können natürlich... Ich habe natürlich eine, ja. Oh. Dann pass auf, dann sag du eine und ich versuche, wenn ich eine finde, zu tun. Ja, in seinem schlauen... Bitteschön, Marc, wenn das Motorrad weg ist. Ein chinesisches Sprichwort besagt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Oh. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Und ich René hat auch einen gefunden. Und zwar, sei nicht zu beschäftigt für die wichtigen Dinge in deinem Leben. Ja, sehr gut. Ein guter Tipp. Also er kommt im Englischen besser, aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen machen wir den Podcast. So, ich muss weg. Ich hab noch ein Wichtiges zu tun. Was? Ich habe jetzt noch ein Wichtiges zu tun. Des Lebens. Genau. Kann ich schon abbauen? Nein. Bleib bitte noch hier. Lass das Aufnahmegerät bitte an. Ja, ihr Lieben, ihr merkt, Blaulicht kommt. Wir müssen aufhören. Wir müssen weg. Wir müssen jetzt auf einmal ganz plötzlich weg. Genau. Ja, aber das sind halt super Geräusche, super Atmosphäre, oh, die wir nur draußen haben. Die haben deine Jacken dabei. Drauf verzichten. Ja. Ja, ihr Lieben, das war Folge 137. Nach langer Zeit mal wieder im Grünen. Wir wünschen euch einen guten Start in den Mai. Genau, ich habe einen neuen Signature-Move. Ja? Ich verabschiede jetzt, und das werde ich auch bei meinen Bühnenprogrammen, die da irgendwann kommen werden, werde ich das genauso machen. Ich verabschiede die Leute immer mit, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Das ist gut. Und viel beruflichen Erfolg. Ja. Alles no? Gute, auch beruflich. So, richtig. Ja, siehst du. René, das ja, ich muss auch in die Schule richtig gehen. Ja, genau, in die Baumschule. Dann euch, wie gesagt, Viel Spaß noch. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Microsoft gibt MS-DOS 4.0 als Open Source vor. Ah, ich auch gelesen. Passt ja zu deinem Raspberry-Thema. Ja, mein da hätte ich nichts mehr sagen können, wäre ich ruhig gewesen. 90 Minuten. Ach, herrje. Hätte ich auch keine Witze gehabt heute mal. René hat das Konzept ausgedruckt. Ich bin ja hin und weg. Ich kann weinen vor Freude. Ja, ich kann schreien vor Freude. So, guck mal, die Sonne geht jetzt runter. Welche Art von your radio? Ja, no podcast. Folge 137, ja? Ja. Gut. Und für René, es ist der 30. April 2024. I know. Wir kommen am 6. Ich bin prepared. Prepared, gut. Okay, nochmal hier die Flächen wegmachen. Alles klar. Aber mal ehrlich, worüber haben wir heute gesprochen? Hast du nicht zu? Soll ich nochmal zurückspulen? Die nackte Frau steht immer noch da drüben. Na, kannst ja nachher nochmal hingehen mit deinem Fahrrad. Genau, entschuldigen Sie bitte, darf ich Ihnen ein Haus bauen? Ah, ich hab Sie gar nicht gesehen, jetzt bin ich voll gegen Sie gefahren. Ach, jetzt habe ich gar nicht erzählt, dass Waipu.tv jetzt auch Videotext anbietet. Ja, das kannst du beim nächsten Mal da wollte ich mal machen. Machen wir eine ganze Sendung, machen wir eine Sondersendung draus. Ja, genau. Wir sagen Tschüss, Mausi. Ja, und ich weiß gar nicht, wie man jetzt... Nee, jetzt habe ich gerade überlegt, wie kommt man von Katze zu Fisch? Also ich kann auch anfangen, wenn du fürs Ende geeigneter bist. Also je nachdem, was Stefan sagt, mache ich vielleicht noch einen Bridge. Du kannst so schnell reagieren? Ja klar, er ist Profi. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist Marc. Das ist ein Marc. Marc ist smart. Ja. Heute finden wir raus, ob es irgendetwas gibt, was smarter ist als wir drei. Ja, und wir finden natürlich auch heraus, ob es im Restaurant irgendwas gibt, womit wir gar nicht rechnen. Oh ja, was zu fressen wäre für Mausi auch nicht, aber wir sagen Tschüss, Mausi. Ja, ihr müsst das nochmal machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Gegen den Spinner. Ein starker. Gut, dann würde ich sagen, wir stoppen die Aufnahmegeräte. Ja, wir stoppen das Aufnahmegerät. Nein, das ist ja auch Aufnahmegerät. Ach ja, stimmt. Genau. Ja.